Erster, alle Stämme von Israel kommen zu David nach Hebron. Sie sagen, wir gehören zusammen. Zweiter, du hast uns schon früher geführt. Gott sagte, du wirst der Anführer von Israel. Dritter, die Chefs von Israel kommen nach Hebron. David macht ein Versprechen. Sie machen David zum König. Vierter, David war 30 Jahre alt. Er war 40 Jahre lang König. Fünfter, in Hebron war er 7 Jahre König. In Jerusalem war er 33 Jahre König. Sechster, David geht nach Jerusalem. Die Leute dort sagen, du kommst hier nicht rein. Siebter, aber David nimmt die Burg Zion ein. Das ist jetzt die Stadt von David. Achter, David kämpft gegen die Leute in der Stadt. Er gewinnt den Kampf. Neunter, David wohnt in der Burg. Er baut Mauern um die Stadt. Zehnter, David wird immer stärker. Gott ist mit ihm. Elfter, König Hiram schickt Holz und Arbeiter. Sie bauen ein Haus für David. Zwölfter, David merkt, Gott hat ihn zum König gemacht. Gott hilft seinem Volk. 13. David nimmt noch mehr Frauen in Jerusalem. Er bekommt mehr Kinder. 14. Das sind die Namen seiner Söhne, Shamwa, Shobab, Nathan und Salomo. 15. Jibcha, Elishua, Nefeg und Jafia. 16. Elishama, Beljada und Eliphelet. 17. Die Philister hören, David ist König. Sie suchen David. David geht in eine Burg. 18. Die Philister kommen in ein großes Tal. 19. David fragt Gott, soll ich kämpfen? Gott sagt, ja, ich helfe dir. 20. David kämpft gegen die Philister. Er gewinnt. Er sagt, Gott hat die Feinde besiegt. 21. Die Philister lassen ihre Götterbilder liegen. David nimmt sie weg. 22. Die Philister kommen noch einmal zurück. Sie sind wieder im Tal. 23. David fragt Gott wieder. Gott sagt, geh hinter die Feinde. 24. Hörst du ein Geräusch in den Bäumen? Dann greif an. Gott hilft dir. 25. David macht alles so, wie Gott sagt. Er besiegt die Philister.